people. Hallo Leute. Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yeah. We're going to talk about another kind of fear, which is unfortunately very common. Ich spreche über eine andere Art Angst, die unglücklicherweise sehr verbreitet ist. The fear of failure. Die Angst vor dem Versagen. Oh, Reinhard, why would I be afraid to fail? Reinhard, warum sollte ich Angst haben zu versagen? Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. This fear is so much bigger among Christians than many people realize. Diese Angst ist unter den Christen so viel größer, als viele es realisieren. Ah, Reinhard, I'm not afraid to fail. Ah, Reinhard, ich habe keine Angst zu versagen. I know who I am in Christ. Ich weiß, wer ich in Christus bin. Really? Sicher? Do you know the number one reason why people did not flow in the prophetic is fear of failure? Weißt du, dass der Hauptgrund, warum Menschen nicht im prophetischen fließen, die Angst vor dem Scheitern ist? Did you know that? Hast du das gewusst? I've been training people in the prophetic for about 40 years. Seit 40 Jahren bilde ich Menschen im prophetischen aus. Like almost. Beinahe 40 Jahre. And when I go to the bottom line, why people don't flow in the prophetic, it's always fear of failure. Und der Hauptgrund, warum sie nicht im prophetischen fließen, ist die Angst vor dem Scheitern. What do you mean, fear failure? Was meinst du mit Angst vor dem Versagen? What if this prophecy is not from God and for me? Ich look stupid. Was ist, wenn diese Prophetie nicht von Gott und für mich ist? Dann sehe ich dumm aus. See, people fear that when they open the mouth and prophesy that it might not be God. Well, that's fear failure. Die Menschen fürchten, dass, wenn sie den Mund aufmachen und prophezeien, es nicht von Gott sein könnte. Das ist Angst vor dem Scheitern. What if people don't accept it? Oder was ist, wenn die Menschen es nicht annehmen? So now you failed in their eyes. In ihren Augen hast du versagt. Do you know what I've learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I'm going to give you a very powerful secret how to overcome the fear of failure. Ich gebe dir ein sehr kraftvolles Geheimnis, wie du die Angst vor dem Scheitern überwinden kannst. When I stand before Jesus, I do not have to give account of my success or failure. Wenn ich vor Jesus stehe, muss ich nicht über meine Erfolge oder Niederlagen Rechenschaft ablegen. I have to give account if I were faithful in what he showed me. Ich muss Rechenschaft geben darüber, ob ich treu war in dem, was Gott mir gezeigt hat. Think about this. Denk darüber nach. So Jesus is not gonna say, hey, you failed in this area of the ministry, or you failed here. Why did you fail? Jesus wird nicht sagen, hey, du hast in diesem Bereich deines Dienstes versagt, oder du bist hier gescheitert. Warum hast du versagt? No. Nein. Jesus is going to simply say, did you do what I showed you to do? Jesus wird ganz einfach sagen, hast du das getan, was ich dir gezeigt habe, dass du tun sollst? Were you faithful? Warst du treu? Paul said the only thing that is asked of a servant of God is that he's faithful. Paulus sagt, dass das Einzige, das von einem Diener verlangt wird, Treue ist. Think about this. Denk darüber nach. In the eyes of the world, Jesus was a huge failure. In den Augen der Welt war Jesus ein großer Misserfolg. At 33 and a half years, he already dies. Mit 33 Jahren stirbt er bereits. He spends 3.5 years walking the earth, heating the sick, multiplying bread and fish, even bringing money out of the ocean. Er verbringt 3.5 Jahre, wandelte auf der Erde, heilte die Kranken, multiplizierte Brot und Fische, holt sogar Geld aus dem Ozean. He even raised the dead. Er hat sogar die Toten auferweckt. And how many people did he have after 3.5 years? Und wie viele Menschen hatte er nach 3.5 Jahren? In the upper room he had a mega church with 120 people. Im Obergemach hatte er eine Megagemeinde mit 120 Leuten. Jesus never wrote a song. Jesus hat nie ein Lied geschrieben. But more songs sing about him than about anybody else. Aber es werden mehr Lieder über ihn gesungen als über irgendjemand anderes. Jesus never wrote a book. Jesus hat nie ein Buch geschrieben. More books talk about him than any other book in the world. Aber mehr Bücher sprechen über ihn als über irgendjemand anderes. You know, Jesus never ever ever built an army. Jesus hat nie eine Armee aufgebaut. But his kingdom advances over all the other kingdoms in the world. Aber sein Reich ist größer als alle Reiche auf der ganzen Welt. We have unfortunately judged success so wrong even in the Christian world. Wir haben den Erfolg unglücklicherweise sogar in der christlichen Welt so falsch gemessen. You know, it's not important if the world thinks you've succeeded or you have failed. Es spielt keine Rolle, ob du in weltlichen Dingen versagt hast oder erfolgreich gewesen bist. It's important that you simply have done what you know the Lord wanted you to do. Es ist wichtig, dass du einfach das getan hast, was der Herr wollte, dass du tust. You know, once I understood this, it brought such an incredible release to me. Als ich das einmal realisiert hatte, brachte es mir eine enorme Erleichterung. So I'm not afraid to fail whatsoever. Ich habe keine Angst zu versagen, wie auch immer. Never. Niemals. Because if I figured out what God wants me to do, that's what I will do. Wenn ich herausgefunden habe, was Gott will, dass ich tue, ist es das, was ich tue. And if I know I've done what he wanted me to do, in the eyes of the world, it might look like a success or it might look like a failure. Who cares? Und wenn ich gemacht habe, was er wollte, dass ich tue, mag es in den Augen der Welt als Erfolg erscheinen oder wie ein Versagen. Wen interessiert das schon? It's sad how so many Christians are sucked into this wrong idea of success. Es ist so traurig, wie so viele Christen in dieser falschen Idee von Erfolg gefangen sind. So they never achieve what they think should be success because they're afraid to fail anyhow. So erreichen sie nie, was sie als Erfolg ansehen, weil sie so oder so Angst vor dem Scheitern haben. So don't even allow this fear into your heart. Erlaube es nicht, dass diese Angst in dein Herz kommt. Do you really think? Glaubst du wirklich? That there is one single thing that God would like you to do? Dass es eine einzige Sache gibt, die Gott möchte, dass du sie tust? That you are not able to do. Du nicht imstande bist zu tun? Think. Überlege. If God wants you to do it, that means he is already an Wenn Gott will, dass du es tust, hat dich Gott bereits dazu fähig gemacht. If God enabled you to do it, then why are you afraid to fail? Wenn Gott dich dazu befähigt hat, warum hast du Angst vor dem Versagen? Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. Many things, if you just think common sense, they don't even make sense anymore. Viele Dinge, wenn du schon nur mit gesundem Menschenverstand denkst, ergeben keinen Sinn mehr. You know, I've learned just to live my life in many areas. By faith and in many areas by common sense. Ich habe einfach gelernt, mein Leben in vielen Bereichen im Glauben zu leben und in anderen Bereichen mit gesundem Menschenverstand. So, I trust God with all of my heart. Ich vertraue Gott von ganzem Herzen. Then when God says to me, do this, wenn Gott zu mir sagt, tue dies, I just use common sense. Dann benutze ich einfach gesunden Menschenverstand. You told me to use this. Du hast gesagt, dass ich dies tun soll. That means I can do it. Das bedeutet, dass ich es tun kann. Because it doesn't make sense for you to ask me something that I can't do. Denn es macht für dich keinen Sinn, mich um etwas zu beten, was ich nicht tun kann. So if you ask me to do it and I'm able to do it, that means I won't fail. Wenn du mich gebeten hast, es zu tun und ich fähig bin, es zu tun, bedeutet es, dass ich nicht scheitern werde. And get on with life serving Jesus. Und lebe weiter und diene Jesus. We need to learn to enter into his rest. Wir müssen lernen, in seine Ruhe einzutreten. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.